Erster, als der König und Haman kamen, um mit Königin Esther zu essen und Wein zu trinken. Zweiter, fragte der König Esther auch am zweiten Tag des Festes, was ist dein Wunsch, Königin Esther? Ich werde ihn dir erfüllen. Was möchtest du? Selbst wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre, werde ich es dir geben. Dritte, Königin Esther antwortete, wenn ich deine Gunst habe, König, und wenn es dir gefällt, dann bitte ich um mein Leben und das Leben meines Volkes. Vierter, sie sagte, man hat mich und mein Volk verkauft, um uns zu vernichten und zu töten. Wenn wir nur als Sklaven verkauft worden wären, hätte ich nichts gesagt, aber weil der König dadurch Schaden nimmt, sollte der Feind nicht verschont werden. Fünfter, König Ahasveros fragte Königin Esther, wer ist dieser Mann, und wo ist er, der so etwas tun wollte? Sechster, Esther antwortete, der Feind ist der böse Haman. Haman bekam große Angst vor dem König und der Königin. Siebter, der König stand wütend vom Fest auf und ging in den Palastgarten, während Haman bei Königin Esther blieb, um sie um sein Leben anzuflehen, denn er verstand, dass der König bereits entschieden hatte, ihn zu bestrafen. Achter, als der König aus dem Palastgarten in den Raum zurückkam, wo sie gegessen hatten, sah er, wie Haman auf das Sofa gefallen war, auf dem Esther saß. Der König rief, will er der Königin sogar in meinem Haus Gewalt antun? Kaum hatte der König das gesagt, da bedeckte man Hamans Gesicht. Neunter, Herbona, einer der Diener des Königs, sagte, in Hamans Haus steht schon der Galgen, den Haman für Mardachai bauen ließ. Mardachai hatte dem König geholfen. Der Galgen ist 50 Ellen hoch. Der König sagte, hängt ihn daran. Zehnter, Mann hängte Haman an den Galgen, den er für Mardachai gebaut hatte. Danach beruhigte sich der Zorn des Königs.